Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Gag-Reflex-Podcasts. Mein Name ist Andreas Legensch, an meiner Seite wie immer Lars Pausen. Hallo Andreas, es freut mich sehr, dass wir heute wieder hier zusammengefunden haben, nach 2,5 Monaten oder was war jetzt die letzte Folge, wie lange ist es her? Richtig, dafür heute aber in besonderer Länge, nämlich kürzer als gewohnt. Kürzer, denn ich muss gleich zu Flixe Klicks, genau, eine ganz geile Sendung auf RBTV. Wir haben nur 2 Fragen vorbereitet, sind beides Ja-Nein-Fragen, sollte also relativ schnell gehen, ne? Aber das Ganze wird sich eventuell ändern können, denn wir möchten jetzt hier zum ersten Mal darauf hinweisen, dass wir einen Patreon-Account haben, ja? Ja. Such dir mal schön Patreon Gag-Reflex-Podcast. Und dann kriegen wir, also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt, denn im Moment ist das ja alles so, wir machen das Ganze nebenbei und irgendwie haben wir ja alle keine Zeit und so, aber wenn ihr uns dabei unterstützen würdet, sei es 1 Euro, sei es 2 Euro, sei es 200 Euro, das könnt ihr jetzt tun auf Patreon, wie sich das gehört für einen ordentlichen Podcaster. Geld. Genau, Gag-Reflex, das bedeutet, ihr schickt uns eure Fragen, wir machen uns darüber lustig, über eure Probleme. Wir haben die Fragen, ihr habt die Antworten, nee, wie war das? Wow, alles hier schnell durchgefeuert, die Nummer und nochmal rantreten, wer hat noch keine Lose, wer hat noch nicht, wer will noch? So. Wir helfen dort, wo wir nicht können und so weiter. Das waren alle Catchphrases. Ihr kennt es, Hashtag Gag-Reflex, wenn ihr Fragen habt oder euch über die Folge austauschen wollt, schickt uns gerne eure Fragen an gagreflexpodcast@gmail.com oder unter dem Hashtag Gagreflex auf Twitter und tut uns da eure Meinungen. Blablabla. Genau. Und schön kurz halten und wir fangen an. Du fängst an. Hier mein Frägelein. Hatte letztes Jahr um die 10 oder noch mehr Dates mit verschiedenen Frauen und ausnahmslos keines dieser Dates war irgendwie scheiße. Irgendwie hat es aber auch nie richtig gefunkt, dass ich gesagt habe, Mann, das ist doch meine potenzielle Partnerin. Im Nachhinein überlege ich mir dann aber immer, hätte ich sie nicht doch lieber küssen sollen. Deswegen an euch. Wann ist der richtige Augenblick, um eine Frau zu küssen? Ich weiß, ist wieder eine liebe Knutschi und Schäne reinstecken, das Dingfrage, aber vielleicht mögt ihr sie trotzdem beantworten. Liebe Grüße, der Joche Maximalus Genitalus. Also, ja, was? Müsste auf der Rückseite sein, ne, von dir. Achso, der hatte viele Dates, oder was? Ja, das war doch keine Nein, die Frage ist, also sorry, auch bei der ersten Frage noch, müssen wir noch die Konzentration noch oben halten. Richtige Zeitpunkt, eine Frau zu küssen. Ja. Hat er das gefragt? Ja. Ja. So, ich war gerade nämlich noch ein bisschen im Patreon, weil ich natürlich die genaue Adresse noch haben sagen will, schon, aber das kommt später. Haben wir das Geld schon drin? Oder ist schon, ich glaube, jetzt ist sind jetzt gerade schon die ersten, ja, ersten 22 Krass. Cent eingespielt, eingeworfen worden. So, 10 Dates noch mehr letztes Jahr. Die waren alle geil. Oder nicht scheiße zumindest. Eine potenzielle Partnerin. Naja, ich finde, das ist schon mal einen schlechten Ansatz zu sagen, ich gehe auf Dates, um eine Partnerin zu suchen. Ich finde, man sollte einfach nur zu Dates gehen, um Spaß zu haben. Und wenn dann besonders viel Spaß dabei ist, dann sollte man die Frau sofort heiraten. Ja, also ich finde, ich suche sowieso nie nach einer potenziellen Partnerin, weil ich dafür viel zu gerne geilen Sex habe mit fremden Frauen ungeschützt. Deswegen ist es. Du gehst gerne in Puff, ja. Käme, das wissen wir. Genau. Käme das für mich sowieso nicht in Frage. Nein, also der richtige Zeitpunkt, eine Frau zu küssen, finde ich auch, ist mega schwierig, weil es irgendwie so durch Hollywood und durch Serien immer so extrem romantisiert ist und dann setzt Musik ein und dann weiß man, okay, die beiden Charaktere stehen jetzt eng zusammen und im Hintergrund ist irgendwie der Mond zu sehen und bla bla bla und man rückt enger aneinander und dann auf einmal gibt es so diesen perfekten Kuss und bla bla bla. Während das in der Realität ist es doch dann oft irgendwie, man weiß ich nicht, man rutscht irgendwie im Club ein bisschen aus und landet dann irgendwie auf dem Mund der Partnerin oder so. Also da gibt es ja nicht solche schönen, bildstarken Küsse. Ich finde, der perfekte Moment für den ersten Kuss ist doch spätestens, wenn man schön seinen Schlongdong auch in die Mongmong reinbongt, oder nicht? Ich würde sagen, also ein schlechter Zeitpunkt für den ersten Kuss ist, nachdem sie dir einen geblasen hat, zum Beispiel. Das stimmt, könnte man ja sagen, ist zum Beispiel ein richtig schlechter Zeitpunkt. Ja. Ansonsten, es ist auch ein schlechter Zeitpunkt zu sagen, der erste Kuss, nachdem sie sagt... Anal to mouth. Oder nachdem sie sagt, du, ich glaube, du hattest recht, wir sind verwandt. Das sind alles so schlechte Zeitpunkte für den ersten Kuss. Ansonsten, woran merkt man denn, ob eine Frau wirklich küssen will oder nicht? Ob sie willig ist? Ja. Ach, also das ist eine super schwere Frage. Natürlich kann man das nicht irgendwie beantworten. Das muss man, das ist ja so der Reiz am Dating. Du weißt nicht, die einen Frauen gehen mit der Einstellung ins Date rein, ey, ich will den Typen rumkriegen. Die anderen sagen, ich guck einfach mal, und dementsprechend sind die einen auch schwerer irgendwie zu küssen, die anderen nicht. Ich hatte auch schon Dates, wo ich gemeint habe, irgendwie so, da hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, jetzt irgendwie einen Kuss zu starten, weil es irgendwie nicht gepasst hat oder weil man irgendwie nicht merkt, da kommt was von ihr. Die, mit der du geschlafen hast, ja. Ja, genau. Man muss also immer Signale irgendwie abwarten. Mhm. Und die Signale, die kann man deuten, wenn man sehr viele Dates hat. Du hast jetzt schon 10 Dates. Jetzt frage ich mich, ob du 10 Dates hast und keiner davon geküsst hast. Weil wenn ja, dann ist vielleicht dein Problem, dass du nach dem ersten Date sagst, okay, ich habe sie nicht geküsst, ich hole ein neues Date. Dann geh da einfach ein zweites Mal nochmal hin und dann kommt auf jeden Fall die Situation. Eben, es gibt ja auch so extrem prüde, nonnenähnliche Frauen, die wollen nicht mal Sex haben beim ersten Mal, die wollen nicht mal knutschen, die wollen auch erobert werden. Die irgendwie wollen Kondome benutzen. Oh, die wollen auch noch Smalltalk und wie geht's dir, was machst du denn in deinem Beruf? Ach echt, ist ja interessant. Und dann, das ist auch unnötig, dann verhaspelt man sich nur unnötig in Smalltalk und stellt dann Nachfragen zum Studiengang und man kommt immer weiter weg vom Thema Sex. Eigentlich sollte man im Kern genau dabei bleiben. Jede Frage sollte irgendwie sexuell konnotiert beantwortet werden. Man sollte die ganze Zeit anfassen und so, weil das mögen die Frauen. Es gibt ja schon so Personen auch hier in der Firma, die teilweise, bevor sie zu Dates gehen, immer schon, bevor man sich überhaupt getroffen hat, schon so sexuell miteinander schreiben. So, da bin ich gar nicht so, das geht überhaupt bei mir selten in diese Richtung. Aber es gibt hier natürlich Leute, eine spezielle Person, an die ich gerade denke, die da irgendwie schon nach 2 Sätzen, hi, wie geht's dir? Und die zweite Frage ist immer, hast du gern Schwanz im Mund, sozusagen. Ne? Also ich überspitze jetzt hier bewusst. Aber es gibt dann ganz schnell immer dieses Sexthema und dann ist natürlich eine leichte Nummer. Also dann gehst du zum Date und dann weiß jeder, okay, wir wissen, wo das hinläuft und dann kannst du auch relativ schnell küssen. Bei anderen Sachen ist es natürlich nicht so. Dann noch eine kleine Frage an dich, Andreas, weil ich mir diese Frage auch schon häufig gestellt habe. Wie stehst du dazu, bei einem Date zu fragen, darf ich dich küssen? Ja, also jede Frau wird dir natürlich darauf sagen, nee, das will ich nicht. Ich will, dass du mich einfach küsst und nicht fragst oder so. Aber gerade wenn man weiß, dass sie mit jemandem anders gekommen ist oder so, ne, dann fragt man halt schon mal, darf ich denn jetzt dich küssen, ne? Oder ich finde, muss ich mal kurz sagen, also neben all dem Rumblödeln, übrigens bin ich da auch eher auf der Seite des Kollegen tatsächlich, dass ich schon vorher immer ein bisschen abkläre, okay, geht's zumindest irgendwie potenziell in so eine sexuelle Richtung oder kann ich mir die Zeit einfach sparen? Verstehst du? Und einfach so in einen Kaffee gehen und 2 Kaffee bestellen, die ich dann selbst bezahle. Da habe ich nämlich den Vorteil, mir die ganze Scheiße Sülze nicht anzuhören, ne? Ey, und am Ende nichts davon hab. Leute kennenzulernen. Ja, aber selbst das ist doch, also, ja, du hattest so eine Phase, wo du wirklich dieses Kennenlernen, du wolltest gar nicht Sex und Rum machen, du wolltest einfach nur mal wie zum Reden haben, oder? Nee, darum ging es mir nicht, aber es ging mir tatsächlich darum, einfach mal mehrere Frauen auch kennenzulernen, weil das war so in meiner langjährigen Beziehung, man lernt ja keine neuen Frauen kennen, also wenn dann irgendwelche Kolleginnen, dann spricht man mit denen so semi. Ja. Und so fand ich das wirklich mal interessant, in die Frauenwelt einzutauchen, weißt du, es gibt da ganz, da draußen, da gibt es ganz interessante junge Fräuleine. Ja. Die musst du erstmal kennenlernen. Das sind so kleine Blüten. Dann hörst du die an, was die zu heulen haben. Und dann bummst du die richtig. Hey, jetzt hör mal auf. Ja, also wir müssen auch mal weg von diesem asozialen. Finde ich auch. Wo entwickeln wir uns hin mit dem Patreon-Account und so mit unseren ganzen Kategorien und so? Was ist das? Das war mal wirklich ein ernstzunehmender Podcast hier. In seinen frühen Anfängen, ja, als wir damals vor einem halben Jahr die letzte Folge aufgenommen haben. Ich will aber trotzdem nochmal sagen, dass der erste Kuss ist, finde ich, magisch. Ist das Spannendste überhaupt. Ja. Also danach geht es eigentlich nur noch bergab, finde ich. Also selbst der erste Sex, okay, ist noch so ein kleiner Berg. Aber das ist mega spannend, weil man hat immer so dieses, in dem Moment riskiert man halt alles, weil bis dahin ist es noch so, man könnte sich immer noch nur gut verstehen und hier und da mal ein bisschen tätscheln, aber sobald du das riskierst, dann gibt es auch keinen Weg zurück mehr. Dann kannst du nicht sagen, oh, ja, ich wollte dich gerade küssen, oh, du nicht, oh, fuck. Dann kannst du nicht sagen, okay, dann bleiben wir halt bei einem freundschaftlichen Ding. Ja. Ist kein Problem. Ja. Weil dann die Erniedrigung so groß ist, dass man eigentlich sofort flüchten muss. Ja, weil es auch so ein magischer und wichtiger Moment ist, weil wenn du, ich finde, beim ersten Kuss oder so, wenn du das erste Mal rummachst, merkst du sofort, ergibt es einen Sinn, hier die Beziehung weiterzuführen oder diese Töftelei weiterzumachen oder nicht, weil es unheimlich wichtig ist, finde ich, dass es mit dem Küssen stimmt. Und ganz oft ist es ja so, dass der Kuss überhaupt nicht stimmt und dann denke ich mir, alles klar, das war definitiv das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Ich hatte tatsächlich erst eine Beziehung, in der das Küssen... Deine Erkältung ist auch wirklich untermenschlich. Sie jetzt schon über zwei Podcasts, ja. Dass ich wirklich eine Partnerin hatte, also davor hatte ich jahrelang immer so, okay, das ist Küssen, ja, okay, so geil ist es nicht irgendwie und vorhin immer so, oh, Küssen ist so wichtig. Ich dachte so, ja, und dann hatte ich einmal eine, die richtig gut küssen konnte und das ist halt dann komplett anders, Welten. Da sind wirklich Welten drin, also man selbst stellt ja nur die Lappen zur Verfügung irgendwie und dann mal gucken, was passiert. Ja, und dann gibt es so unterschiedlich, ne? Es gibt so Frauen, die ihre Zunge dann so wild rumwühlen, als würden sie irgendwie dann Karies abkratzen wollen. Ja, und dann gibt es halt Frauen, die legen den Lappen halt auch einfach nur so rein in die Kehle und da kannst du auch nichts mit anfangen. Denkst du auch irgendwie, es ist ein toter Fisch, der da aus ihrem Mund rauskommt. Ja. Das ist so ein ganz schmaler Grat und man kann sich auch drauf einstellen und so. Also generell bin ich jetzt nicht so der Wilde, aber wenn sie irgendwie wilder küsst und man kommt darauf klar, dann ist es ja auch ganz schön. Ne? Kann man ja auch nichts sagen, da stelle ich mich drauf ein. Aber es muss halt irgendwie passen, deswegen ist es so wichtig. Deswegen hat dieser junge Mann hier auch wahrscheinlich so große Angst davor, diesen Schritt häufig zu gehen. Alkohol hilft da tatsächlich. Ich würde mich wahrscheinlich nüchtern sehr, sehr selten trauen, eine fremde Frau, also die ich gerade erst kennengelernt habe, tatsächlich zu küssen. Ja, das stimmt. Wenn man dann aber sowieso irgendwie so in der Flirty-Laune ist, weil man betrunken ist, man sitzt enger zusammen und so, und dann kann man vielleicht auch mal irgendwie was Schönes ins Ohr flüstern. Nee, das würde ich niemals machen. Aber sowas wie, hast du Bock, dass ich dich küsse? Oder so. Und dann hat man so eine erste Tendenz. Ich habe tatsächlich, deswegen habe ich dich gefragt, einmal das ausprobiert, auch bewusst. Ich wollte mal gucken, wie ist das jetzt bei dir? Was hast du mich gefragt? Komme ich ja dazu? Darf ich dich küssen? Oder irgendwie so, wollen wir uns jetzt küssen? Ja. Irgendwie so, das habe ich mal bewusst vorher gesagt, weil das, ich finde, ich komme bei allen Dates irgendwie so zu dem Moment, wo ich sagen könnte, frage ich das jetzt lieber, anstatt es zu versuchen? Mhm. Und einmal habe ich es tatsächlich gefragt, ist nicht so cool. Also es hat dann zwar auch funktioniert, ne, und dann war auch alles wunderbar, aber es ist nicht cool, so du machst damit irgendwie so ein bisschen einen magischen Moment kaputt, du machst es dir ein bisschen einfach und das sollte man nicht machen. Genau, also, es ist dann in der Nacherzählung immer, ja, und dann hat er mich gefragt, ob er mich küssen darf und dann hat er mich geküsst. Na, das willst du natürlich nicht. Ja. Genau. Das nicht und ansonsten einfach mal probieren. Du hast dann nichts zu verlieren. Ey, wenn die Frau länger als 2 Stunden mit dir ausgehalten hat, ihr euch gut versteht, ihr irgendwie einen guten Vibe habt, sage ich immer so gern, wenn das Vibe und du einen guten Vibe habt, dann einfach mal die Zunge reinstecken. Ne? Ja. Wollen wir weitermachen? Ja. Hallo, mein Problem ist folgendes. Ich habe eine gute Freundin, mit der ich mich seit längerem immer wieder treffe. Allerdings ist sie studiumsbedingt ins Ausland ausgereist und wohnt auch dort ihr komplettes Studium über. Wir sehen uns also höchstens alle 2 Monate mal, wenn sie ihre Familie besucht. In der Zeit vor ihrem Studium war unsere Freundschaft sehr intensiv. Eigentlich waren wir für Außenstehende ein Paar. Händchen halten durch die Stadt oder beim Netflix und Chill. Ein eng umschlungenes Kuscheln war Standard. Auch befindet sich das ein oder andere Nude-Pick von ihr auf meinem Handy. Oha. Kannst du uns schicken, Gag-Reflex-Boxer. Mehr lief allerdings trotzdem nie. Einmal gab es jedoch eine Situation, wie wir uns sehr nahe waren und sich unsere Lippen berührten. Doch bevor ein Kuss entstand, herrschte peinliches Entsetzen beiderseits und ein schneller Abbruch war die Folge. Auf die Frage, wieso wir es nicht eigentlich mal versuchen sollten, kam eine streitähnliche Situation und vielmehr merkte ich, dass ich gar nicht mit ihr zusammen sein, sondern einfach nur mit ihr schlafen will. In einer erst kürzlichen Konversation sprach ich das an, aber sie hat dabei Sorge um die Freundschaft. Was soll ich tun? Ach ja, sie ist die Ex von einem meiner besten Freunde. Arschloch. Allerdings ist er auf meiner Seite bei der Sache. Also nun zu meiner Frage. Ist es bei euch auch so, dass ihr, wenn ihr... Das ist ja... Achso, warte mal. Doch, oder? Regzeit und fappt? Nee, Moment, das passt nicht. Nee, das ist eine andere. Okay, sorry. Zu der kommen wir gleich. Ja, jetzt hast du natürlich... Jetzt zu meiner Frage. Was haltet ihr vom Holocaust? Ist es auch so, dass ihr den Müll trennt oder stört euch das bei euch gar nicht? Ja, also das ist natürlich schon, also Friendzone, wie sagt man, schön und hin? Nee, hin und her. Gut hin und weg. Schön und gut? Schön und gut. Gut und günstig. Also Friendzone kurz und knapp, aber Das ist, geht natürlich schon so weit. Also, sorry, wenn man, also wenn man mal vielleicht ein bisschen kuschelt und so, ist es noch okay, aber also spätestens bei dem Nacktfoto auf dem Handy ist das natürlich eine klare Grenze, die ja eigentlich. Das geht eigentlich gar nicht. Ich verstehe auch das nicht. Wie kann man. Ah, gut, das kommt drauf an, wie alt er ist. Aber wenn man denn schon zusammen rumkuschelt, Netflix and Chill heißt übrigens ja eigentlich was anderes, ne? Also eng umschlungenes Kuscheln ist das nicht. Aber wenn du Händchen halten durch die Stadt. Ohne Witz. Auf. Also, und dann küsst man sich und findet das weird. Und er will sie nur. Ich verstehe das nicht. Also du bist da auf jeden Fall richtig falsch abgebogen. Also, ist ja mit dir los? Die Olle von deinem besten Freund krallen, den dann auch irgendwie dabei zusehen lassen oder was, wie ihr zusammen schlafen. Aber oder was dann soll nicht mal machen, ey, oder was? Hier, guck mal, ich habe deine Ex, aber ich hatte nur Händchen mit ihr. Wie lame ist das denn bitte? Also, wie kann man denn mit jemandem ein Händchen halten, ohne den vorher geküsst zu haben? Ich würde doch nicht mit jemandem ein Händchen halten, ernsthaft in der Stadt, ohne eine, oder? Okay. Hat deine Mutter dich nie über die Ampel geführt? Naja. Also finde ich auch sehr komisch. Ich würde sagen, dass sie, also ich hätte normalerweise gesagt, ja, sie will wahrscheinlich auf körperliche Nähe und sowas nicht verzichten und nimmt dann dich irgendwie für so Sachen, für die sie eigentlich einen Partner nimmt, aber es reicht dann doch nicht, dass es dann wirklich zu mehr kommt. Aber was mich da irritiert, ist einfach dieses Nacktfoto. Also ich meine, wahrscheinlich, vielleicht ist das wirklich ein etwas jüngerer Fragesteller. Heutzutage, die schicken ja auch sofort Nacktfotos, oder? Mhm. Da denke ich immer, wie das irgendwie vor 30, 40 Jahren, wenn man das mal in die Zeit zurücksetzen würde, dass man einfach so mal so ein Nude-Pick oder so von jemandem per kriegt. Per Brief oder was? Per Telegram, genau. Ja. Schönen Faxen. Man wir dürfen hier nicht missachten, die Informationen, die hier aufgeschrieben sind, zum Beispiel, dass sie studiumsbedingt ins Ausland gereist ist und die sich nur alle 2 Monate sehen, auch da ist es doch dann einmal mehr, man schreibt doch damit miteinander, hey, wir sehen uns ja nächstes Wochenende, ja, ja, klar, komm zu mir, wollen wir wieder kuscheln, ja, ja, klar, und dann sitzen die da, der hat wahrscheinlich richtig dicke Eier irgendwie, sie hat auch voll Bock, also ich kann das von vorne bis hinten nicht verstehen und dann muss man auch sagen, ihr seid ja nicht so befreundet, dann sei auch so ehrlich zu ihr und sag, wenn sie Sorge um die Freundschaft hat, sagst du ihr, ich will gar keine Freundschaft, ich will ja nur Sex. Also so jetzt nicht, aber also man müsste das ja zumindest ein bisschen umschreibend sagen, ja, können wir ja mal versuchen, weil dir ist die Freundschaft ja offensichtlich nicht wichtig. Ja, oder guck doch mal, wie sie reagiert, wenn du sie eifersüchtig machst, ob sie darauf anspringt irgendwie, wenn du sagst, hier, ich verbringe jetzt wieder mehr Zeit mit deinem Ex irgendwie, wir treffen uns zum Fußball gucken und sitzen da eng umschlungen und mal gucken, was sie dann sagt. Ja, also das finde ich komisch und auch das mit dem Ex, also ich würde doch meine Ex-Freundin keinen meiner besten Freunde irgendwie anvertrauen, so. Also, das, ich würde es vielleicht. Hey, du nur die Schwester, ne? Ja, das ist was ganz anderes. Ja. Das ist was, ich habe ja meine Schwester nicht gebumst im Gegensatz zu dir. Also, das ist ja was komplett anderes. Hätte ich das nicht gemacht, wärst du heute nicht bei Rocket Beans. Also, ich habe hier durchaus Probleme mit dieser ganzen Situation, verstehe sie einfach nicht. Und möchte einfach auch aufhören, diese Frage zu beantworten. Ja, also mehr muss man da auch nicht sagen. Also entweder versuch sie eifersüchtig zu machen oder schlaf halt einfach mit ihr, Herrgott. Ja, und sei ehrlich zu ihr, ey, weil sie glaubt wirklich so Sorge um die Freundschaft und ja, aber ihr Verhalten ist auch. Freundschaft? Welchen Freund sieht man denn alle 2 Monate, geht dann Händchen halten durch die Stadt und geht mit Netflix kuschelnd auf dem Sofa abhängen? So, das ist doch auch, muss sie doch auch mal ehrlich sein, ey. Was ist das für eine Freundschaft? Entweder sie will was von dir oder sie will nichts von dir. Nee. Hä? Also, jetzt kommen wir aber zu der nächsten Frage, die ich sehr spannend finde. Ist es bei euch auch so, dass ihr, wenn ihr erregt seid und fappt, ich weiß nicht, was fappt heißen soll, speziell kurz bevor ihr kommt, gefühlt andere Menschen im Kopf seid und super abgefahrene Sachen geil findet, bei denen ihr euch, nachdem der Spaß vorbei ist, fragt, was ihr eigentlich für widerliche Abschaummenschen seid? Rede von sowas wie BDSM oder Pisse aus dem Arsch. Porns. Herrschaftszeiten. Ist es möglich, aus dem Arsch zu pissen oder habe ich das falsch verstanden? Pisse aus dem Arsch. Das ist ja allgemein bekannt. Da gibt es ja schon genug Stand-Up-Comedians, die sich darüber lustig gemacht haben, so von wegen, dass du erst mega erregt bist, dann kommst du und dann schaust du auf den Bildschirm und denkst, ach Gott, die Arme, Mensch, was machen die denn mit ihr? Aber ist das so? Ich habe das nämlich noch nie erlebt. Was? Echt? Dann guckst du entweder keine harten Pornos oder du bist einfach ein kaputter Steinmensch. Ich finde die nur auch danach noch geil. Ich finde es schön, wie die Schwarze von sieben Weißen durchgenommen wird. Da stehe ich dazu, wenn ich geil bin und auch wenn ich dann wieder fertig bin. Die Schwarze von sieben Weißen? Achso, das war ein Gag? Nee. Wie? Das war ein Gag. Hä? Wieso geht es nur umgekehrt? Schwarze und Weiße können miteinander schlafen? Ja, interrazial nennt sich das. weil es gegen die Ratio ist des Menschen. ich habe das nämlich nicht so krass, dass ich irgendwie, also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, hatte ich so diese ganze ASMR-Szene da entdeckt. Ja. Nur mit diesen, also da gibt es ja richtig krasse Videos, ne? Wie immer, wenn solche Sachen, es fängt halt an mit, oh, ich flüster und sing dich in Schlaf oder rede dich in Schlaf oder blätter einfach nur um oder so und natürlich 1 Million Klicks, ne? Und wir mühen uns ja ab mit NDA und haben 30.000 so ungefähr. Und dann, wie immer, gibt es natürlich auch Mädels, die dann da davor sitzen, vor so einem Mikrofon und einfach nur so Geräusche machen, die so klingen, als wären es Oralsex-Geräusche. Also echt? Die einfach so Mouth, ja, sowas. Und dann wirklich eine halbe Stunde lang. Und liegen dann, ja, genau. Kann und ich so, gut, ne? Dann so. Ja, das ist geiler Küsse. Oralsex. Ey. Naja, also alles, ich meine auch Kiss-Sounds und so. ja, Küsschen geil. Ey, Andreas, ganz kurz, ich genieße das so, mit dir den Gag-Reflex-Podcast zu machen, weil eigentlich hat man ja immer bei sämtlichen Formaten irgendwie so ein bisschen den Anspruch, dass es nicht irgendwie komplett in die Hose geht und alles so unter der Gürtellinie. Und ich finde es so geil, dass wir hier einfach machen, was wir wollen, frei raussagen, ohne nachzudenken. Oder auch die Patreon-Seite. Also es ist einfach nur asozial. Das hätte ich mit keinem anderen machen können als mit dir, deswegen vielen ich Dank. Ich finde es auch geil. Ich finde es so schade, dass es noch andere Leute hören, außer uns beiden, ja, muss ich manchmal denken. Wir könnten uns auch so einfach treffen und Probleme besprechen. Und dann habe ich mir das auch angehört und irgendwie fand ich es schon ein bisschen geil auch. Und dann dachte ich aber so nach, also weil das dann nachdem wirklich, du ejakuliert hast? Nee, das habe ich bei meiner Mutter, habe ich das entdeckt tatsächlich. Und das ändert nichts an meiner Aussage. Und mit der konnte ich schon nicht mal Game of Thrones gucken, weil sofort in der ersten Folge Emilia Clarke durchgenagelt wird und ich dann dachte, okay, soll ich lieber alleine weiter gucken. Die ist ja auch bildhübsch, Herrgott. Egal. Und dann dachte ich so, okay, wie weird ist das denn? Und ansonsten aber auf Natursekt und sowas stehe ich ja auch so, das weißt du ja. Nein, also ich kenne dieses Gefühl sehr gut sogar, dass man danach wirklich denkt, was ist das denn hier? Also das kann man sich nicht geben. Also dann denke ich mir, was das für ein wahnsinniger Hormonschub bei Männern sein muss. der Orgasmus bei Frauen natürlich auch, aber bei Männern, du wirst ja wirklich ein komplett anderer Mensch. Also du denkst 10 Sekunden vorher was ganz anderes als 10 Sekunden später. Das ist ja krasser als die krasseste Droge irgendwie. Also ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß auch noch so früher, wenn man irgendwie so in seiner rattigen Teenager-Phase war, wo man richtig viel onanieren wollte, dass man dann irgendwie gerade onaniert hat und dann gedacht hat, ja okay, jetzt komme ich gleich, aber danach mache ich gleich weiter. So. Und dann bist du fertig und danach denkst du, auf gar keinen Fall werde ich die nächsten 3 Jahre nochmal onanieren. Also vor allen Dingen, was Dummes ist, wenn man irgendwie wenn man dann irgendwelche Videos noch abspeichert, so nach dem Motto, die gucke ich mir später nochmal an. Natürlich macht man das nie. Dann löscht man die Scheiße und denkt, wow, kack, der kranke Scheiß muss runter von meinem Rechner und ich muss den Rechner anzünden. Ja, also, dann hast du ja doch irgendwie so ein Gefühl, dass es krank ist und erst findest du es gar nicht so krank, sonst hättest du das nicht auch noch nie. Weil die Pornodarsteller schon über 18 war und ich danach natürlich dachte, was gucke ich hier für einen Scheiß. Nee, aber es gibt schon so, weiß nicht, überleg mal, also so diese Natursekt-Geschichten oder so. Aber das finde ich widerlich. Finde ich auch so nicht geil. Also irgendwie finde ich gar nicht. Also auch mit Kot finde ich immer so extrem. Alter Schwede, schlimm, also wie man darauf stehen kann, ganz ehrlich. Mann, ey, ich bin offen für alle Fetische, aber ihr seid einfach nur krank. Ja, also, oh nee, ey. Und dann noch vom Toilettenpapier ablecken. Ah, das gucke ich mir auch nie an, ey. Habe ich auch nicht gesehen, so als gerade. Alter. Oder auch so die Frau in die Toilette ins Wasser rein tunken, so mit dem Kopf. Das so. Ist Waterboarding, ne? Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja gut, Porno und Waterboarding sind schmaler Grad. Wenn du hier, könnte man eine Frage stellen zu Life League, könnt dir mal was einschicken. Da können wir mit Lars Pausen hier mal richtig reden. Da ist eine dünne Grenze zwischen. Du denkst auch, es ist ein Porno, nur weil der Typ eine Erektion hat, kurz bevor er geköpft wurde. Ja, ich wollte ja auch gerade sagen, ja, ja. Hab dann auch manchmal ein schlechtes Gefühl. Ich danach halt, nachdem ich gekommen bin, auch denke so, der Kopf kommt auch nicht wieder dran, ne? Das ist halt für immer ab. Nö, ich bin dann immer ganz froh, weil so Hardcore-Pornos und so, da machen ja manche Seiten dahinter ja nochmal ein Interview mit der Frau, wo sie dann lächelt und sagt, das hat ihr alles total gut gefallen und ihr geht's voll gut. Echt? Mhm, und da bin ich immer froh, wenn das sowas kommt, weil manchmal denkst du dann auch, oh Gott, das arme Mädel, ey. Eigentlich sollte sowas verboten werden, sind wir uns alle einig. Pornografie? Nee, so Hardcore-Pornos, also das ist wirklich frauenverachtender Scheiß, ne? Aber wie gesagt, man ist ein anderer Mensch, wenn man horny ist. Ja, das stimmt. Man wird auch unvernünftig und Ich bin eher so ein unvernünftiger Dude. Ja. Und viele Zuhörerinnen werden das wissen, dass ich dann dass ich einfach mit dann sofort, hey, ja, lass mal treffen, sofort und so 10 Minuten später denke ich dann so, ach scheiße, die, oh nee, um Gottes Willen. Aber dann zieht man es halt durch, ne? Ja. Ne? Ja. Sind das noch 2 Fragen? Ja, ne? Können wir gleich machen. Es sei denn, du hast noch was dazu zu sagen. Also, nee. Wie gesagt, ich kenne das auch. Wahrscheinlich ist das. Ich glaube, ich hatte früher auch wirklich ein wesentlich schlechteres Gewissen generell, wenn ich ejakuliert. Ich weiß auch nicht, woher das kam, ob da irgendwie so eine Kindheitsdings, aber eigentlich nicht. Aber ich hatte früher immer, wenn ich gekommen bin, danach habe ich so Bauchschmerzen auch bekommen. Da habe ich gedacht, oh, mein Leben, scheiße. Sowas. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so, aber bei solchen Sachen kann ich das schon verstehen. Auch bei Sex, wenn das dann so ein bisschen dann härter wurde, tatsächlich, dass man dann auch danach so auch denkt, ja, gut, aber das ist ich ja sowieso. Ich spreche nicht von Piss und Kacke, ne, um das nochmal zu betonen. Hey, whatever, bla bla bla, is your bla bla bla. Wie sagt man, whatever, floats ja, your boat oder so? Flick the flag, ja, ja. Du hast es heute richtig mit Sprichwörtern. Und dass der Körper das ja, also Sex an sich ist ja auch rational betrachtet oft mega eklig. Also das ist ja schon so, dass der Körper das einfach auch ausschaltet und bestimmte Sachen, wie zum Beispiel den Gag-Reflex eben dann ausschaltet, damit man überhaupt vernünftig wilden Sex haben kann, oder? Weil deswegen ist das ja schon auch wahrscheinlich so ein Arterhaltungstrieb von der Natur, der einfach sagt, ey, es wird jetzt zwar ein bisschen eklig, aber hier, dein Blut wandert mal kurz dahin und deine Aufmerksamkeit, deswegen kriegst du es sowieso nicht mit. Wie viel Prozent des Hirns arbeitet beim Sex dann? Vielleicht wahrscheinlich auch viel weniger. Nur so Triebe werden dann wahrscheinlich hochkommen. So wie wenn du irgendwie fließt, weil du so Todesangst hast, dann werden ja auch ganz viele Areale wahrscheinlich ausgestellt und du machst nur noch Adrenalin und triebtechnische Gedanken. Und ich denke mal, das ist beim Sex genauso. Ich glaube, viele Frauen schalten ja dann sowieso ab und legen sich einfach nur hin und lassen es über sich ergehen, ne? Da braucht man nicht viel Gehirnkapazität. Hat schon mal einer unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen auf unserem Podcast onaniert, meinst du? Und so Stimmen so geil sind? Weil wir so geile Stimmen haben? Glaube ich nicht. Weil wir so geile Stimmen haben? Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Okay, die nächste Frage kommt von mal eine abseits von Frage abseits von Tindern und Sex. Geil. Hättet ihr gedacht, dass ihr mal den Beruf ausübt, den ihr jetzt habt? Und was hattet ihr euch eigentlich so vorgestellt, beziehungsweise auf was sollte man Wert legen? Ich meine, das ist ja kein klassischer Beruf, den der Normalo ausübt. Finde ich übrigens sehr gut, dass auch mal solche Fragen kommen, viel häufiger. Ihr könnt euch uns wirklich alles fragen. Es müssen auch keine Ratschläge sein. Also habt ihr gedacht, dass ihr den Beruf ausübt? Ich würde sagen, diesen Beruf natürlich nicht. Also das hätte ich vor einigen Jahren nicht im Ansatz. Ich wusste nicht mal, dass solche Berufe überhaupt existieren tatsächlich. Ich war irgendwann so total perplex, dass ich überhaupt mir mal Gedanken darüber gemacht habe, dass es ja wirklich Moderatoren im Fernsehen gibt, dass die dafür Geld bekommen. Irgendwie, das ist so auch diese ganze Medienwelt. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, da war das, ist keiner in die Medienbranche irgendwie gegangen und auch meine Eltern und Familien, so niemand ist in der Medienbranche. Und ich glaube, wenn man so aufwächst, dann hat man damit auch wirklich gar nichts am Hut und macht sich da gar keine Gedanken darüber. Und erst als ich das gewusst habe, habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja wirklich perfekt für mich. Das ist ja genau das, was ich machen will. Ja, also ich bin ja relativ straight auch. Also eigentlich gibt es ja in den Medien immer so viele Quereinsteiger und Leute, die aus anderen Richtungen kommen. Aber ich habe ja eigentlich konsequent das auch studiert und dann immer ein Volontariat gemacht, Praktika gemacht und so weiter, um wirklich immer in dieser Richtung, also habe eigentlich nie beruflich groß was anderes gemacht. Dass es jetzt so allerdings ist, ist natürlich auch für mich überraschend, weil ich einfach jetzt natürlich hier bei einer Firma bin, wo ich auch tatsächlich alles machen kann. Worauf ich Bock habe, also sowohl vom Moderieren, vom Redaktionellen, vom Schnitt und vom Konzeptionellen oder whatever, ist natürlich auch perfekt, weil normalerweise bist du natürlich bei anderen Sendern auch sehr begrenzt in dem, was du halt machen kannst. Und da wären so eine Dullis wie ich, hätten natürlich wenig Chancen, mal irgendwie Live-Sachen zu moderieren. So, und das ist hier natürlich der Hammer, dass sowas überhaupt geht. Ja, mittlerweile bin ich liebe diesen Laden so sehr, wirklich. Also ich komme hier morgens in die Redaktion rein, sehe die Leute und freue mich darüber, dass ich die Leute sehe. Das ist so abnormal und ich lieb die ganze Scheiße hier einfach. Und auch, ich kann mir mittlerweile auch gar nicht mehr vorstellen, wie so einen NDR-Beitrag oder sowas zu machen. Ja. Irgendwie einen Beitrag fürs Fernsehen. Das ist doch alles völliger Humbug, der da irgendwie teilweise betrieben wird. Ich lache das aus teilweise, was da so im Öffentlich-Rechtlichen geschieht. Ja. Es ist traurig, sowas zu sagen. Übrigens, wenn wir hier so ein bisschen stocken, dann machen wir hier gerade etwas, das euch gar nicht auffällt. Wir müssen hier ständig durchs Studio laufen, weil wir glauben, die Aufnahme ist abgebrochen und wir müssen nur irgendwelche Bewegungsmelder oder so aktivieren. Also sorry, ey, nochmal ganz im Ernst, sorry für diese heutige Ausgabe. Jetzt nicht inhaltlich, aber so technisch ist alles ein bisschen dumm. Wir sind ein bisschen gehetzt. Ich muss gleich zur Aufnahme, weil hier vorher noch Dreh war. Wie gesagt, das ist alles nicht so cool, wie es heute abläuft. Sorry dafür. Aber wir geloben Besserung. Also auch an Kontakten, das haben wir auch schon mal gesagt, an Leuten, was man hier trifft durch den Job. Wir hatten es jetzt bei NDR mit Frank Buschmann, der da war. Und ich bin halt ein Riesenschlag den Raab-Fan. Und dann mache ich halt mit Florentin irgend so einen Scheiß. Und fucking Frank Buschmann kommentiert das. Das sind natürlich schon kleine Träume, die einem hier erfüllt werden. Und dann nimmt man natürlich am Ende des Monats. Das sind natürlich schon so Träume, die einem erfüllt werden. Und dann sagt man natürlich, wisst ihr was? Wenn ich am Monatsende meinen 500 € Netto-Scheck abhole als Gehalt, dann sage ich, ja, gerne, mache ich doch gerne wieder. Und klar komme ich gerne wieder zur Arbeit. Ja, und wie wir darauf gekommen sind, waren es, oder? So vorgestellt, auf was sollte man Wert legen? Also ich bin ja eher Quereinsteiger, ich habe ja Politikwissenschaften studiert und bin dann über die Frank Elzner Masterclass überhaupt in diese Sache reingekommen. Und auch das mit der Masterclass war auch so, ich bewerbe mich mal, aber natürlich werde ich nicht angenommen. Und dann wirst du angenommen und dann entwickelt sich langsam in dir ein Prozess zu überlegen, oh Moment, vielleicht ist das ja wirklich ein Job, den ich mein Leben lang ausüben kann. Und damals war es auch noch nicht so hundertprozentig klar, so mit diesen ganzen Medienberufen im Online-Bereich, die ja so langsam erst die letzten Jahre dann entstanden sind, sage ich jetzt mal. Das war dann auch für mich erst, die kam dann spät irgendwann so die Erkenntnis, aha, ey, im Online-Bereich kannst du videotechnisch auch dein Geld verdienen. Im Endeffekt kann ich das mein Leben lang machen sozusagen. Und es ist durchaus jetzt immer im Kopf, dass ich mein Leben lang Video produziere. Was krass ist, weil wir natürlich die erste Generation sind, die das sowieso produziert. Und das ja quasi jetzt keine alten YouTuber gibt oder so, zu dem man sagen kann, also ist ja nicht wie bei Erotikdarstellerinnen, wo man irgendwann sagt, okay, jetzt bist du ein Teen, jetzt bist du normal, jetzt kannst du noch ein paar Jahre als MILF machen, aber dann musst du halt irgendwann auch weg vom Fenster oder machst noch als Granny ein paar Auftritte. Das ist ja völlig neues Land irgendwie und unsere vier Chefs zeigen, dass man auch als Videogamer noch im fortgeschrittenen Alter offenbar Erfolg haben kann. Ja. Und dann wird sich das wahrscheinlich in der YouTube-Szene auch so. Absolut. Und ich habe auch mega Bock einfach hier. Also ich hoffe so sehr, dass dieses Projekt ewig weitergeht. Nächste Frage, komm. So, die will ich noch ein bisschen schieben, die eine, deswegen nehme ich jetzt die. Ich habe die Entscheidung getroffen, die Welt einfach positiver zu sehen. Eine Katze werde ich mir nicht zulegen, jedoch habe ich mir ein Ziel gesetzt. Ich möchte dieses Jahr für 5 bis 10 Tage nach New York fliegen, um möglichst viel der Kultur zu sehen und zu erleben. Ich hoffe mir davon eine Art ins kalte Wasser werfen, damit er schwimmen lernt Effekt. Meine Frage an euch ist, wie steht ihr dazu, völlig alleine in ein fremdes Land zu fliegen, vor allem in ein Land, wo ihr die Sprache nicht beherrscht? Ich würde zum Beispiel sehr gerne einmal nach Tokio fliegen, aber ich habe große Angst, da ich kein Wort Japanisch spreche. Der stellvertretende Marktleiter-Loser, hallo, aus der zweiten Episode. Hallo, Freunde. Schön, dass Freundschaften sich auch so bilden können, indem man die eine Partei einfach komplett niedermacht und erniedrigt. Also schön, dass du weiterhin Zuhörer bist. Hättest du auf jeden Fall, wenn es ein Gag-Reflex-Wiki gäbe, hättest du auf jeden Fall einen Eintrag verdient, muss ich sagen. Stimmt, oder? Warum gibt es das eigentlich noch nicht? Hey, ich war gestern auf dem Podcast-UFO-Wiki und da habe ich gesehen, da gab es einen Eintrag von mir, Und da stand so sinngemäß, Andreas Lingsch spielt keine Rolle im Podcast UFO-Universum. Er spielt auch für den Rest der Menschheit keine Rolle. fand ich geil, fand ich witzig. Ja, gut, okay. Gemeinsame Zuhörerschaften. Also, ja. Also 5 bis 10 Tage nach New York finde ich ein bisschen billig, ehrlich gesagt. Man wird in 5 bis 10 Tagen, in 5 bis 10 Tagen ja nicht viel von der Kultur sehen. Das ist ja wie so ein Urlaub. Da wirst du erstmal 2 Tage lang Jetlag haben oder zumindest ein bisschen müde sein, musst dich akklimatisieren, realisierst erst nach 2, 3 Tagen, dass du überhaupt in New York bist und musst dann ein paar Tage später wieder fliegen. Bist eigentlich nur im Flugstress. Also wenn du das wirklich machen willst, dann geh doch mal. Ach gut, du bist natürlich stellvertretender Makler, da hast du wahrscheinlich nicht so viel Geld, um da irgendwie 3 Monate jetzt nach New York fliegen zu können. Aber geh doch mal einen Monat oder so. Sag dir mal deinem. Du bist ja Marktleiter. Mach den Markt einfach zu. Sag, Herr Edeka, Entschuldigung, ich würde gerne mal einen Monat Pause machen. Und dann sagen die, alles klar, fahren Sie nach New York. Ja, oder vielleicht gibt es da Austauschprogramme, dass irgendwie mal einen Monat in Gelsenkirchen oder so in Edeka geht und da mal irgendwie eine andere Kultur kennenlernen oder so. Solche Möglichkeiten gibt es bestimmt auch in deinem Job. Aber ich finde, also New York und sowas, muss man ja sagen, das ist für mich keine Herausforderung. Weil die meisten sprechen irgendwie Englisch, also in irgendeiner Form. Da kommt man zurecht, da kann man alle Zeichen lesen und es ist ja nicht wirklich touristisch so weit erschlossen. Also gerade New York, selbst wenn man jetzt sagen würde USA und man ist da irgendwie bei den Hillbillies, dann ist es ja nochmal was anderes als in fucking New York, was ja sowieso eine kosmopolitische Metropole ist, die auch nur auf Tourismus und so ausgelegt ist. Zum Beispiel Tokio finde ich mega krass. Da hätte ich auch null Bock. Weil ich, also, natürlich Japaner hasse und ihre unterwürfige Art und dieses trotzdem Hinterfotzige, ja, du fragst hier, muss ich rechts um die Ecke? Ja, und dann findest du raus, dass er ein scheiß Sackgeist ist oder so. Das ist so eine. Das ist straight bei den Mafia-Leuten. Das ist so eine Scheißkultur, die nur auf Lügen aufgebaut wurde. Die ganze chinesische Mauer wurde nur gebaut, damit man sich von den scheiß Lügen fernhalten kann. Ganz ehrlich. Ja, glaubst du, die Atombomben haben existiert? Gab es das wirklich in Vorfall? Ich finde, die haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass endlich mal wieder mehr Wahrheit auf der Welt herrscht. Fukushima, diese Scheiße. Ja, wir wissen nicht, was da passiert ist. Nee, so schlimm ist es nicht. War alles gelogen, Alter. Wir greifen Pearl Harbor nicht an. Alles gelogen. Das war bestimmt so, weil was du vorhin angesprochen hast, bestimmt wir haben gefragt, gab es einen Tsunami und irgendjemand hat den halt nicht akustisch verstanden. Nein. Ja, genau, ey. No. Scheiße, ey. Und da gab es doch einen Tsunami, ey. Ich würde mich einfach gerne mal mit den Japsen hinsetzen und sagen, ey, Leute, wir mögen euch. Ihr habt uns ja damals auch geholfen und so, aber diese scheiß Lügen überall. Das muss doch nicht sein. Die waren Best Buddy von Hitler, hast du deswegen geholfen? Okay, ich dachte jetzt schon als Demokrat gedacht. Ich meine, Berlin, Achse Berlin, Rom, Tokio und so, schön und gut, aber dieses Lügen muss doch nicht sein. Okay. Also Tokio würde mich tatsächlich auch interessieren. Nee, mach das mal. Geh mal nach New York. Ey, du hast zwar jetzt gesagt, die sind relativ ähnlich, aber wenn du jetzt irgendwie aus einer Kleinstadt oder aus einer kleineren Stadt oder auch einer Großstadt hier in Deutschland kommst und dann gehst du mal nach New York, das ist schon ein Riesenunterschied. Also das ist schon auch geil. Also mach das ruhig mal. Ja, so ein Marktleiter geht ja natürlich unter, machen wir uns nichts vor. Also in diesem Haifischbecken New York, wo viel Wert auf Oberflächlichkeit gelegt wird, auf Erfolg, auf Status, da geht so ein stellvertretender Marktleiter natürlich unter. Also das wird, für mich werden das 10 Tage der Hölle für den jungen Mann. Und ins kalte Wasser werfen, damit er schwimmen lernt. Bei 5 Tagen würde ich sagen, du bleibst im kalten Wasser und erfrierst und stirbst. Also es ist jetzt nicht wirklich, du schwimmen lernen kannst du nicht. In der kurzen Zeit. Das würde ich verlängern, wenn das in irgendeiner Weise möglich ist mit deinem Markt. Du hast da natürlich viel Verantwortung, aber der muss irgendwie geschlossen werden, damit du wirklich schwimmen lernen kannst. Aber mach sowas mal. Schön, ne? Sonst, ganz ehrlich, muss man ja sagen, in seiner Position, mit seinen sozialen Perspektiven, ist der einzige Auslandsaufenthalt, den ich mir bei ihm hätte vorstellen können, ist einfach für ein IS irgendwie rekrutiert, oder? Schön ein paar Wochen Syrien, das wäre was ich mir hätte vorstellen können, aufgrund seiner Vita. Ja, kann ich mal. Aber auch das kann ihn, und das kann ihn ja schlussendlich auch mittelfristig nach New York führen, ne? Aber muss man dafür als IS-Kämpfer nicht auch ein bisschen was können? Ja, gut, das stimmt auch wieder. Okay. Ja. Sollen wir das letzte noch vorlesen? Ja, hast du es mal überflogen? Ja, ich habe das habe ich gelesen damals. Ja, wollen wir es machen? Mal was ganz schnell. Ich habe letztens wohl zu viel RBTV konsumiert. Jedenfalls hatte ich einen sehr expliziten Sextraum mit Florentin Will. Oha. Zunächst bin ich total verstört aufgewacht und habe mich gefragt, was mit mir nicht stimmt. Dann habe ich aber Gefallen an dem Gedanken gefunden und ganz vorsätzlich dazu masturbiert. Ich wollte einfach nur kommen. Jedenfalls bin ich seitdem in Florentin verliebt und überlege mir, coole Stalker-Attitüden anzulegen. Ich möchte unbedingt Florentins Liebe für mich gewinnen. Was kann ich tun? Wie wird man ein erfolgreicher Stalker? Ich bin weiblich, 26 Jahre alt, studiert, habe einen guten Job, zocke gern, bin attraktiv und sehr bescheiden. Das müsste doch machbar sein. Ja, ich wollte natürlich diese Frage aufheben, falls wir mal mit Florentin was machen, einfach um seine unangenehme Reaktion zu sehen. Das wäre ihm schon mega peinlich gewesen. Fakt ist... Der Fans dreht ja doch immer so durch und wird so aggressiv und beleidigt die dann, das hätten wir jetzt nicht gewollt. Ja, also wir sollen wahrscheinlich nicht drüber reden, dass er homosexuell ist, deswegen weiß ich gar nicht, inwiefern wir jetzt darauf eingehen, weil es natürlich jetzt schon schwierig ist, die Frage so zu beantworten. Fakt ist... Florentin ist natürlich, wie wird man ein erfolgreicher Stalker? Vielleicht gehen wir mal auf diese Frage ein. Du kannst natürlich versuchen, also logischerweise musst du bewusst irgendwie in seine Nähe kommen. Du musst seine Aufmerksamkeit erregen. Das geht bei so einem Vollzeit-Nerd wie Florentin. Du kannst natürlich versuchen, ihn irgendwie bei Dota zu besiegen oder so. Da wird er genug andere haben, die das tun. Das Einfachste ist wirklich, ihn anzuschreiben, ihn, also ich hatte zum Beispiel neulich ein Mädel, was mich angeschrieben hat und gesagt hat, hey, ich weiß nicht, wie ich sonst mit dir in Kontakt kommen könnte, aber ich dachte, ich probiere es jetzt mal so, leider potthässlich die Alte, ne? deswegen habe ich gleich als Spam und auch an den Betreiber der Webseite gemeldet. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Nein, Quatsch. Ey, schick dem Florentin einfach irgendwie ein veganes Schnitzel oder back den Muffin ohne Sahne und dann ist der Typ auch nackt bei dir vor der Tür. Schick das dir mit Sahne zurück. Ja, hell yeah, boy. Also der ist ganz leicht mit Essen und so kannst du den locken. Also schick dem hier mal leckere Sachen. Kannst es auch an mich adressieren und ich gebe es ihm dann weiter und ich kann ihm dann noch ein bisschen was ins Öhrchen flüstern, wenn du möchtest. Also, Übrigens muss ich hier mal eine Lanze für ihn brechen, weil das so, oh Gott, ich hatte einen Sextraum mit Florentin Will. Ja, der Mann ist mega erfolgreich, ist ein super humorvoller Typ. Also natürlich auch sexy. Ja, natürlich kann man in Sexraum jetzt gar nicht so schon allein jetzt fällt mir das überhaupt mal auf, dieses Arrogante von oben herab. Ich bin 26, studiert, hab einen Job, zocke gerne mit Attacken. Okay, die klingt schon echt geil. Wie kann dir ich einen Sextraum mit Florentin Will haben? Tja, so ist es aber nun mal. Dein Körper spricht Bände. Und der ersehnt sich. Du denkst vielleicht, ja, hier, ich müsste doch so einen George Clooney oder Johnny Depp, die ja übrigens auch beide schwul sind. So habe ich das aber gar nicht aufgefasst. Ja, jetzt aber hinten raus kommt mir das doch sehr arrogant rüber. Also was bitte. Soll das denn? Das war doch ein Joke, die schreibt doch noch und bin sehr bescheiden. Zunächst bin ich total verstört aufgewacht und habe mich gefragt, was mit mir nicht stimmt. Ja, wenn du einschläfst und einen Sextraum irgendwie von Sarah Connor hast, oder wäre es heutzutage noch so modern, Sarah Connor, dann bist du doch auch erstmal verwirrt und denkst, warum habe ich jetzt einen Sextraum von Sarah Connor gehabt? Ja, dann will ja mal from Zero to Hero gehen danach, ist doch klar. Aber fiel gerade echt kein Song von Sarah Connor ein, der sich für irgendwas from angeboten Zero hat. Was hättest du für... From Sarah with love. Oh Gott, das wäre wär der Gag gewesen. Oh nein, Achtung, das wäre ein mega Gag gewesen. Scheiße. Aber ich finde es schön, wir werden es ihm auf jeden Fall ausrichten, dass du deine Pussy angelangt hast und daran an Florentin Will gedacht hast. Und damit sollten wir so langsam auch zum Ende kommen. Schickt uns eure Fragen. Also das waren jetzt auch Fragen, die teilweise schon ein bisschen älter waren, weil ich da einfach immer wild drin rumwühle. Schickt uns gerne neue Fragen an gagreflexpodcast@gmail.com. Jawohl. Ne? Wir freuen uns da sehr drüber. Folgt unserer Facebook-Seite, denn da können wir dann solche Sachen wie unseren Patreon-Account auch posten oder irgendwie eine neue Folge, wenn die online geht, posten wir die dort. Nicht, dass ihr uns wieder irgendwie 2 Tage, nachdem schon längst alle die Folge gehört haben, fragt, sag mal, wann kommt denn die neue Folge? Ich bitte euch. Naja, gut. Andreas, ja, was? Ja, ich hatte die Fragen heute mit und... Ihr hattet die Antworten heute da. Ja. Nee, hat mir Spaß gemacht, war aber wirklich wahnsinnig chaotisch. Wir sollten vielleicht nochmal überlegen, ob wir das überhaupt hochladen, weil das unseren Qualitätsstandard eventuell nicht genügt. Ja, wir werden es auf jeden Fall hochladen. Ja, ich denke auch. Eine andere Wahl. Ja. Aber hat mir Spaß gemacht. Schickt uns eure Fragen. Wir haben euch ganz doll lieb. Folgt uns auf Facebook. Andreas kann man auf Twitter sehen. Mich kann man auf Twitter sehen. Und dann sehen wir uns in 1 oder 2 Wochen wieder. Geil. Dankeschön, Lars. Ciao.